Herrlichkeiten. Halleluja. Ihr nicht nur 7 Kostbarkeiten wie im China-Restaurant, sondern 320 oder wie viele Kostbarkeiten wir jetzt momentan bei uns in der Glory Life Schule haben. Herzlich willkommen, kommt herein. Ich weiß, dass heute viel Verkehr irgendwie war auf den Straßen, aber wir fangen trotzdem pünktlich an und starten durch. Halleluja. Seid ihr dabei? Amen. Halleluja. Schau mal, was siehst du, wenn du in diesen Raum schaust, wenn du um dich herum schaust? Was siehst du da? Siehst du einfach nur so ein paar Menschen da so rumsitzen, die irgendwie jetzt dann gleich zusammen Lieder singen? Oder was siehst du? Entscheidende Frage, was du siehst. Siehst du Tempel der Herrlichkeit um dich herum? Siehst du, dass die Herrlichkeit Gottes den Tempel erfüllt? Siehst du diese Tempel des Heiligen Geistes um dich herum? Siehst du, wie die Herrlichkeit Gottes diese Tempel erfüllt? Siehst du das? Weißt du, das macht allen Unterschied der Welt, wie du hineingehst in diesen Lobpreis, mit welchen Erwartungen, mit welchem Bewusstsein, mit welcher Entschiedenheit du wirklich sagst, so, jawohl, wir setzen hier in uns, um uns herum die Atmosphäre der Herrlichkeit Gottes frei. Was hast du, was kannst du, egal was auch immer, vielleicht gerade noch in deinem Leben war oder irgendwo war oder auf den Straßen los war oder sonst irgendwo, du weißt, wir zusammen, wir sind dieser gewaltige Tempel der Herrlichkeit Gottes und diese Herrlichkeit ist stärker als alles andere, erfüllt alles andere, überwindet alles andere. Wir verändern die Atmosphäre, wir bestimmen, in welcher Atmosphäre wir leben. Halleluja. Ist es nicht wunderbar? Halleluja. Also, stehen wir einfach auf zusammen und machen uns wirklich, wirklich in diesem Bewusstsein auf. Wirklich in diesem Bewusstsein. Sag einfach mal, streck mal deine Hände so weit auf, aus und sag, danke Vater für deine Herrlichkeit, die den Tempel erfüllt. Ich bin ein Übernatürlicher. Gott lebt in mir. Und er kommt aus mir hervor. Mächtig. Ich bestimme die Atmosphäre. Wo ich hinkomme, erfüllt die Herrlichkeit Gottes den Raum. Und wo wir zusammen hinkommen, erfüllt die Herrlichkeit Gottes den Raum. In Jesu Namen. Und so erwarte ich heute Abend das mächtige Wirken des Himmels hier in unserer Mitte. Zeichen und Wunder. Machtvolle Taten. Die Aktivität der Engel. Eine neue Ebene des Bewusstseins. Meines Lebens in dir, Herr. Und deines Lebens in mir. Das nehme ich in Anspruch. Und dafür lobe ich und preise ich dich jetzt. Mit meinem ganzen Herzen. Mit aller Kraft. Mit allem, was in mir ist. In Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Jetzt kommt nach vorne. Halleluja. Ja, gib mal Jesus die Ehre. Halleluja. Gib mir jemanden kräftigen Applaus. Halleluja. Danke, Jesus. Weißt du, wir durchschneiden die Atmosphäre mit der Herrlichkeit Gottes. Wir bestimmen die Atmosphäre mit der Herrlichkeit Gottes. Halleluja. Los geht's. Bei jemand über online, bei jemand im Video, ich sehe im Geist, wie sich eine Zyste auflöst in deinem Körper. Während du zuschaust, gerade jetzt wirst du berührt und eine Zyste löst sich auf in deinem Körper. Da ist heilende Kraft da. Da, wo du jetzt zuhörst und zuschaust, in Jesu Namen, da fließt seine heilende Kraft. Gerade jetzt in Jesu Namen. Gerade jetzt in Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Oh, in Jesu Namen. In Jesu Namen. Bei jemand löst sich ein Aneurysma auf. Ihr habt das Wort Aneurysma gesehen. Bei jemand löst sich ein Aneurysma auf. Kann sein hier drin oder einfach über online. Wahrscheinlich über online. So wie ich es vom Empfinden her habe. Da löst sich ein Aneurysma auf in deinem Körper. Gerade jetzt. Da ist Heilung. Empfang deine heilende Kraft. Da ist heilende, wunderwirkende Kraft. Gerade jetzt. Gerade während du am Video bist. Und auch natürlich hier live. Kannst du seine heilende Kraft gerade jetzt ziehen. Seine heilende Kraft in deinen Körper. Seine wunderwirkende Kraft ist hier. Seine wunderwirkende Kraft ist hier. Halleluja. Halleluja. Oh, Shekaramandara Labasandara. Danke, Jesus. Halleluja. Oh, eine Leber wird geheilt. Die Leberwerte normalisieren sich. Hepatitis A oder B oder C oder was auch immer muss weichen. Deine Leber verlassen. Deine Leber normalisiert sich. Im Namen und in der Autorität Jesu Christi. Gerade jetzt empfang es in Jesu Namen. Empfang es in Jesu Namen. Seine heilende Kraft ist hier. Oh, Shekaranana Masandaralala. Ja, Ramando Sakaranando Lolobo. Shekaranana Mando Lolobo. Halleluja. Weil jemand hat die Herzklappe nicht mehr richtig geschlossen. Aber ich sehe im Geist, wie Gott diese Herzklappe berührt, sodass diese Herzklappe wieder richtig schließt. Das ist ein kreatives Wunder, das gerade passiert. Deine Herzklappe kommt in die richtige Position. In Jesu Namen, empfang es gerade jetzt, da wo du bist. Halleluja. Wow, da ist Heilung. Oh, da ist Heilung. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Schreib uns eine E-Mail, wunder@glorylife.de. Von dem, was du erlebt hast, von dem, was jetzt passiert ist. Ich sehe so viele, die gerade, ich weiß nicht warum, aber heute Abend ist wirklich stark am Video, sehe ich, wie viele geheilt werden. Wie viele wirklich ihre Heilung über Video heute Abend empfangen. In Jesu Namen, empfang es in der Kraft des Heiligen Geistes. Empfang dein kreatives Wunder. Schmerzen weichen. Bewegungseinschränkungen weichen. Wenn du Probleme hattest zu springen oder zu tanzen oder zu laufen, dann steh einfach gerade von deinem Stuhl auf, da wo du bist, und fang an zu springen, fang an zu tanzen, fang an zu laufen. Da ist deine kreative Kraft, um deinen Körper wirklich wiederherzustellen. In Jesu Namen, empfang es gerade jetzt. Auch über Video ganz speziell. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Oh, das sind Wunder. Wunder seiner Herrlichkeit. Ungewöhnliche Wunder. Ungewöhnliche Wunder. Ungewöhnliche Wunder in deinem Leben, finanzielle Wunder. Halleluja. Ich habe den PIN-Code gesehen, den PIN-Code 8237. 8237. Gott berührt dich in deinen Finanzen. Gott berührt dich in deinen Finanzen. Deswegen zeigt er dir, dass er deinen PIN-Code kennt. 8237. Das kann von deinem Bankkonto sein, von deinem Girokonto, was auch immer. Aber auf jeden Fall hat es was mit deinen Finanzen zu tun, diese vierstellige Zahl. Und Gott berührt dich gerade jetzt. Schreib uns eine E-Mail, wunder@glorylife.de. Das sind ungewöhnliche Wunderwerke im Raum des Geistes. Halleluja. Halleluja. Wir haben jetzt letztes Wochenende, am Samstagnachmittag, habe ich diese ungewöhnlichen Wunderwerke freigesetzt. Und es ist interessant, was seither an Wundern passiert. Wir haben so viele Berichte bekommen, wirklich von ungewöhnlichen Wunderwerken. Eins zum Beispiel war von der Monika, die hier im Lobpreis ist. Die erlebt hat, wie sie während der Konferenz ist sie aus Versehen mit ihrem Auto auf ein anderes Auto draufgefahren. Und sie sind ausgestiegen und sie haben gesehen, Kratzer, Beschädigung an dem Auto. Sie haben mit den anderen Leuten, die auch auf der Konferenz waren, gesprochen, die aus der Schweiz, Leute aus der Schweiz, haben gesagt, okay, morgen sprechen wir, was wir mit der Versicherung machen. Aber Monika und Karl haben gebetet, weil sie gesagt haben, sie hatten gerade schon einen Versicherungsfall, sie können nicht nochmal mit ihrer Versicherung ihre Versicherung in Anspruch nehmen. Und haben gebetet und haben gesagt, okay, der Georg hat seinen Nachmittag freigesetzt. Ungewöhnliche Wunderwerke. Ich hatte spezifisch gesagt, übernatürliche Autoreparaturen, hatte ich spezifisch gesagt am Samstagnachmittag. Und sie haben das freigesetzt im Geist und am nächsten Morgen sind sie hier wieder zur Konferenz gekommen und die Leute aus der Schweiz kamen schon freudestrahlend auf sie zu und haben gesagt, wisst ihr was, von den Kratzern und von der Beschädigung am Auto ist nichts mehr zu sehen. Halleluja. Da haben die Engel gearbeitet über Nacht. Halleluja. Halleluja. Und solche ungewöhnlichen Wunderwerke spüre ich auch für dich heute Abend, für alle die, die live hier sind, aber auch für alle die, die online da zuschauen oder zuhören. Das sind ungewöhnliche Wunderwerke. Ungewöhnliche Wunderwerke. Dinge, wo du nicht für möglich gehalten hättest in deinem Verstand. Dinge, wo du sagst, kannst du was überhaupt geben? Halleluja. Vielleicht hat dein Glaube ausgereicht bisher für die normalen, in Anführungszeichen, Heilungswunder. Ja? Normale Heilungswunder, was auch immer normal ist bei Wundern. Aber jedenfalls, vielleicht hat dafür dein Glaube ausgereicht. Aber Gott sagt, hey, ungewöhnliche Wunderwerke will ich tun. Glaube mir für ungewöhnliche Wunderwerke. Halleluja. Halleluja. Sein Geist ist dafür da. Ungewöhnliche Wunderwerke in Finanzen. Ungewöhnliche Wunderwerke, Reparatur, übernatürliche Reparatur von Gegenständen in deiner Wohnung. Ein Fernseher, der schon lang kaputt war, plötzlich funktioniert er wieder. Ein Kühlschrank, den du entsorgen wolltest, plötzlich funktioniert er wieder. Halleluja, deine Waschmaschine in Jesu Namen, plötzlich funktioniert sie wieder. Halleluja, setz es frei in Jesu Namen. Es ist im Raum des Geistes, es ist da, du kannst es ziehen, auch wenn du hier bist natürlich. Halleluja, nicht nur online, sondern auch hier. Zieh dir es einfach. Wenn du irgendein kaputtes Gerät hast in deinem Umfeld, dann zieh dir einfach jetzt die Wundersalbung zur Wiederherstellung. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Und dann test es, dann test es. Schau nach dem Gerät, du musst es natürlich testen. Aber wenn du es nicht testest, wirst du nicht sehen, ob es wieder funktioniert. Ich sehe irgendwie im Geist, ich sehe, wie ein Drucker geheilt wird. Ein Computerdrucker, der nicht mehr funktioniert hat. In Jesu Namen, du solltest hingehen und den Drucker wieder testen. In Jesu Namen, ich spreche es frei. Ich sage, in Jesu Namen, Drucker, funktioniert wieder normal. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Also, ich sage dir, schreib uns eine E-Mail, wunder@glorylife.de, was sich getan hat bei dir. Wir wollen die Zeugnisse hören, wir wollen die Zeugnisse lesen. Halleluja. Halleluja. Seine Herrlichkeit ist hier. Sein Raum der Wunder ist hier. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Vater, für die Engel, die ausgesandt sind, um zu wirken, Herr, zugunsten der Gläubigen, zugunsten der Kinder Gottes. Danke, Vater, dass die Engel ausgesandt sind, Herr, über den ganzen deutschsprachigen Raum, Europa, überall, wo die Söhne und Töchter jetzt dieser Botschaft zuhören. Danke, Vater, dass sie dienen, Herr, weil sie sind dienstbare Geister. Danke dafür. Danke dafür. Oh, Sherabando Rabasi Alabando Labasi Alabanda Labanda Lala. Oh, ra ra ra ra ra ra. Oh, alles ist möglich. Alles ist möglich. Alles ist möglich an mir. Alles ist möglich. Alles ist möglich. Alles ist möglich in dir. Alles ist möglich. Alles ist möglich. Alles ist möglich in dir. Danke, Jesus. Halleluja. Sag mal zu irgendjemand neben dir, alles ist möglich in seiner Herrlichkeit. Alles ist möglich. Alles ist möglich. Hey, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Schicki. Dann suchst du einen schönen Platz. Dann machen wir weiter in der ersten Stunde. Alles ist möglich in seiner Herrlichkeit. Ah, ja, ja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Aha. Wie viele von euch wollen nirgendwo anders mehr leben und dienen als in diesem Raum der Herrlichkeit Gottes? Halleluja. Preis den Herrn. Und weißt du, genau dafür bist du bestimmt. Wir sind bei diesem Grundlagenthema immer noch. Grundlagen des Herrlichkeitsdienstes. Und wir haben schon einige wichtige Tools des Herrlichkeitsdienstes uns angeschaut. Zum Beispiel das Wort Gottes haben wir uns angeschaut. Wir haben uns die Salbung angeschaut. Wir haben uns überhaupt den Raum der Herrlichkeit angeschaut. Wir haben uns den Bereich der Engel angeschaut, der uns in der Herrlichkeit zur Verfügung steht. Halleluja. Sag mal zu deinem Nachbarn, um dich herum sind viel mehr als du denkst. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Und heute Abend möchte ich beginnen über einen weiteren wesentlichen Schlüssel für deinen Herrlichkeitsdienst, dein Herrlichkeitsleben und auch deinen Herrlichkeitsdienst zu lehren und dir Offenbarung darüber zu geben, beziehungsweise nicht nur Offenbarung, sondern entsprechende Transformation, sodass du tatsächlich auf diese Ebene kommst, immer mehr und immer kontinuierlicher darin lebst. Und worüber ich sprechen möchte heute Abend ist 1. Korinther, ich fange mal an mit 1. Korinther 2, Vers 9 bis 10 und Vers 12 bis 16. Ja. Das Thema ist Leben im Geist statt Leben im Fleisch. Amen. Ein wesentlicher Schlüssel, um im Übernatürlichen unterwegs zu sein, ist Leben im Geist statt Leben im Fleisch. Sag mal zu deinem Nachbarn, Leben im Geist. Aha. Halleluja. 1. Korinther 2, Vers 9 sagt er dir, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Uns aber hat Gott es geoffenbart, also nicht den normalen Menschen, die Jesus nicht kennen, sondern in deren Herz ist es nicht gekommen, in deren Ohr ist es nicht gekommen, in deren Auge ist es nicht gekommen. Uns aber, sagt Paulus, hat Gott es geoffenbart und zwar durch den Geist, denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Halleluja. In Vers 12 geht's weiter. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen. Jetzt sagt er genau, um welchen Geist es geht, nicht irgendein Geist. Sondern wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist. Damit wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Du erkennst die Dinge, die Gott dir geschenkt hat, nur, sag mal nur auf der Ebene des Geistes. Halleluja. Amen. Preis den Herrn. Denn weiter sagt er dir in Vers 14, ein natürlicher Mensch aber nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit. Und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird. Der Geistliche dagegen beurteilt zwar alles, er selbst wird jedoch von niemand beurteilt. Also von niemand, der nicht im Geist unterwegs ist, ist damit gemeint. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt, dass er ihn unterweisen könnte? Wir aber haben Christi Sinn. Amen. Mit anderen Worten, was sagt Paulus? Paulus sagt, wir haben den Geist, der aus Gott ist, empfangen und dieser Geist ist in uns drinnen und durch diesen Geist haben wir das Denken von Christus und können erkennen, was uns in Christus von Gott, dem Vater, geschenkt ist. Und erkennen im biblischen Sinne heißt immer auch gleichzeitig erfassen, ergreifen, unsere Hand drauflegen. Mit anderen Worten, es aus der unsichtbaren Welt in die sichtbare Welt hineinziehen. Amen. Wie viele von euch wollen sich nicht damit zufrieden geben, zu wissen, dass sie durch die Armut von Jesus reich geworden sind, sondern wie viele von euch wollen es auch im Sichtbaren erleben? Halleluja. Amen. Der Schlüssel ist, auf der Ebene des Geistes es zu erfassen, zu erkennen und zu ergreifen und es wird wirksam. Wir können die Dinge von der Ebene des Unsichtbaren herunterholen auf die Ebene des Sichtbaren durch Leben im Geist. Amen. Diese Ebene im Geist müssen wir als von neuem geborene Christen immer tiefer kennenlernen. Amen. Also nicht jeder, der von neuem geboren ist, lebt automatisch schon im Geist. Hast du es schon mal gemerkt? Schau dich mal selber an und sag, ja, stimmt, das habe ich schon gemerkt. Aber der Plan Gottes ist, dass es immer besser mit dir wird. Amen. Das heißt, dass du tatsächlich immer mehr diese Ebene des Geistes kennenlernst, denn du hast diesen Geist empfangen. In dem Moment, wo du Jesus empfängst in dein Leben, hast du diesen Geist empfangen, der aus Gott ist. Du hast diesen Heiligen Geist in deinen Geist hinein empfangen und damit ist dein Geist de facto erleuchtet vom Heiligen Geist. Wusstest du, dass du ein Erleuchteter bist? Ja. Halleluja. Weißt du, in anderen Religionen, zum Beispiel im Buddhismus, da musst du ganz viel dafür arbeiten, damit du erleuchtet wirst. Da musst du das alle möglichen Dinge durchlaufen, Kurse und keine Ahnung, Meditationen und was weiß ich, einmal im Kopfstand irgendwie Mantra murmeln oder sonst irgendwas. In Christus bist du bereits, ist dein Geist, weil das ist dein wahres Ich, ist dein Geist bereits erleuchtet. Also dein wahres Sein ist erleuchtet. Sag mal, ich bin ein Erleuchteter. Viel mehr als jeder Buddha. Amen. Der Punkt ist nur, deine Seele muss das noch mehr und mehr mitkriegen. Deine Seele muss erneuert werden. Deine Seele muss mehr und mehr lernen, was das heißt, erleuchtet zu sein. Was es heißt, im Geist zu leben. Mit anderen Worten, deine Seele muss in Einheit mit deinem Geist kommen. Darum geht's. Amen. Paulus sagt in Galater 5, Vers 24, ist es, glaube ich, ich lese dir gleich die komplette Stelle vor. Er sagt am Ende des Kapitels 5, sagt er, Vers 25 sagt er, wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns auch durch den Geist wandeln. Mit anderen Worten, er macht einen kleinen Unterschied. Er sagt, wir leben durch den Geist. Alle Christen leben durch den Geist. Sonst können sie nicht Christ sein. Du könntest nicht an Jesus glauben, ohne durch den Geist Gottes. Ja? Niemand kann Jesus den Herrn nennen, außer durch den Heiligen Geist. Das heißt, du könntest nicht an Jesus glauben, ohne durch den Geist zu leben. Aber er sagt so, wenn wir nun durch den Geist leben, so lasst uns doch auch durch den Geist wandeln. Das heißt mit anderen Worten, ich drück's mal so aus mit modernerer Sprache, dann lasst uns doch auch in diesem permanenten Bewusstsein wandeln, was das heißt. Amen. Lasst uns doch permanent auf dieser Ebene des Geistes unterwegs sein und mehr lernen, die Ebene des Fleisches, denn da, sagt uns Galater 5, die ist dem Geist entgegengesetzt, mehr und mehr diese Ebene zu verlassen und auf die Ebene des Geistes zu kommen. Wobei interessant festzustellen ist, weißt du, viele Christen haben da auch ein bisschen eine falsche Vorstellung. Sie denken, ja, die Ebene des Fleisches, das heißt halt einfach, okay, ich muss halt all die schlimmen Sünden, die muss ich lassen. Und da muss ich damit klarkommen, Unzucht geht nicht mehr und rauchen und saufen und so weiter und so fort. Ja, das geht alles nicht mehr, ja. Und wenn ich das alles hinter mir gelassen habe und ich mir da nichts mehr vorzuwerfen habe in diesem Bereich, wenn ich das alles durch abgehakt habe, Sexualität, Konsum, was auch immer, wenn ich das alles abgehakt habe, dann lebe ich nicht mehr im Fleisch. Vielleicht lebst du da nicht in den groben Sünden des Fleisches, in den groben Werken des Fleisches, aber Leben im Fleisch versus, also entgegengesetzt zu leben im Geist, ist noch etwas anderes, weil sonst müsstest du ja automatisch im Geist leben, wenn du nicht hurst, nicht saufst, nicht rauchst. Dann gäbe es sogar Leute, die gar nicht an Jesus glauben, die im Geist leben. Aber Leben im Geist heißt nicht einfach nur die Abwesenheit von bestimmten Werken des Fleisches, sondern Leben im Geist ist eine ganz andere Ebene des Lebens. Amen. Und es schließt mit ein, nicht nur die Werke des Fleisches oder die Sünden des Fleisches hinter sich gelassen zu haben, sondern es schließt mit ein, nicht mehr gelebt zu werden vom natürlichen Leben. Ja, Paulus sagt ja, ein natürlicher Mensch nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist. Er sagt nicht nur, ein fleischlicher Mensch oder ein sündiger Mensch nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist, sondern ein natürlicher Mensch. Also mit anderen Worten, einer, der gelebt wird vom Natürlichen. Einer, der gelebt wird von der Sinneserkenntnis, könntest du auch sagen. von dem, was du siehst, hörst, riechst, schmeckst, fühlst, den Umständen, dem, was Menschen sagen, dem, was irgendwelche Stimmen dir sagen, die sicherlich nicht von Gott kommen, weil sie mit dem Wort Gottes nicht übereinstimmen und so weiter. Verstehst du? Das ist der natürliche Mensch. Der natürliche Mensch wird gelebt von diesen Dingen. Deswegen ist er ein natürlicher Mensch. Das ist seine Natur. Amen. Die gefallene Natur des Menschen wird gelebt nicht von Gott, sondern vom Natürlichen. Zunächst mal. Und sie versucht, weißt du, der natürliche Mensch, wenn er auf diese Welt kommt, nicht von neuem geboren, kommt er ja im Sündenfall gezeugt sozusagen auf diese Welt, ja, dann versucht er irgendwie in dieser natürlichen Welt klarzukommen. Jeder sucht sich seinen Weg. Wie komme ich mit dieser natürlichen Welt klar? Wie kann ich ein gutes Leben haben in dieser natürlichen Welt? Und der eine sagt, okay, ein bisschen Alkohol dazu brauche ich. Der andere sagt, nee, brauche ich nicht, aber so ab und zu mal eine neue Frau wäre eine gute Sache. Ja, ein anderer sagt, nee, das brauche ich alles gar nicht, hauptsächlich ich habe Geld. Beispiel, verstehst du? Ein anderer sagt, nee, das brauche ich alles gar nicht. Ich muss einfach nur immer schön ausgeglichen innerlich sein, einfach ein bisschen meditieren, ein bisschen Yoga, ein bisschen transzendentale Meditation, ein bisschen dies, ein bisschen das. Und dann habe ich schon ein glückliches Leben. Ich brauche vor allen Dingen Gesundheit, Homöopathie, was auch immer. Keine Ahnung, weißt du, all diese Dinge sucht sich der natürliche Mensch, um glücklich zu sein. Halleluja. Amen. Aber weißt du, im Wort Gottes heißt es, dass wir durch Gott alles zur Glückseligkeit geschenkt bekommen haben. 2. Petrus 1,4. Das heißt, Gott will, dass du glücklich bist. Sag mal zu deinem Nachbarn, Gott will, dass du glücklich bist. Und wahres Glück liegt tatsächlich im Leben im Geist. Leben im Natürlichen wird dir immer nur begrenzte Zeit begrenztes Glück bringen. Ja, solange im Urlaub die Sonne scheint, bist du glücklich. Dem Moment, wo es anfängt zu regnen, ist schon vorbei mit dem Glück. Als Beispiel. Ja? So natürlicher Mensch. Leben im Geist macht dich unabhängig vom Äußeren. Leben im Geist lässt dich glücklich sein, ob es regnet, ob es schneit, ob es stürmt, ob die Sonne scheint, was auch immer. Leben im Geist macht dich unabhängig. Deswegen kann Paulus sagen, im Philipper 4 kann sagen, alles vermag ich durch den, der mich kräftigt. Er sagt, Mangel zu haben vermag ich, Überfluss zu haben vermag ich, dies mag ich, jenes mag ich. Alles ist in Ordnung, weil ich lebe, sagt er mit anderen Worten, ich lebe auf einer anderen Ebene. Halleluja. Lebst du da auch? Sag mal zu deinem Nachbarn, immer mehr. Halleluja. Schau. Galater 5,16, ich gebe dir einen anderen Aspekt. Galater 5,16 ist ein ganz interessanter Text. Da heißt es, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Denn das Fleisch begehrt gegen den Geist auf, der Geist aber gegen das Fleisch. Denn diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt. Wenn ihr aber durch den Geist geleitet werdet, seid ihr nicht unter Gesetz. Offenbar aber, ich werde gleich ein bisschen näher darauf eingehen, ich lese einfach mal komplett vor. Offenbar aber sind die Werke des Fleisches, und dann zählt er auf, es sind Unzucht, also illegitimer Geschlechtsverkehr, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Hader, Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstsüchteleien, Zwistigkeiten, Parteiungen, Neidereien, Trinkgelage, Völlereien und dergleichen. Von diesen sage ich euch im Voraus, so wie ich vorher sagte, dass die, die so etwas tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Gegen diese ist das Gesetz nicht gerichtet. Die aber dem Christus Jesus angehören, haben das Fleisch samt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns durch den Geist wandeln. Amen. Mit anderen Worten, was sagt Paulus? Er sagt dir, wenn du auf dieser Ebene des Geistes lebst, ich lese noch meinen ersten Vers vor, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Das ist ein ganz interessanter Aspekt. Weißt du, so viele Christen kämpfen ständig mit den Begierden des Fleisches. Ehrlich, ne? Hast du auch schon mal gekämpft mit den Begierden des Fleisches in irgendeiner Richtung? Also egal nach was jetzt, nach Schokolade oder nach, keine Ahnung. Wobei ich damit jetzt nicht gesagt habe, dass Schokolade essen Sünde ist, ja. Es kommt immer auf die Menge an, halt. Ne? Aber so viele Christen kämpfen mit den Begierden des Fleisches. können auch so sagen, so viele Christen kämpfen mit der Sünde. Und sie suchen nach Mitteln und Wegen, wie sie mit der Sünde fertig werden. Gemeinden suchen nach Mitteln und Wegen, wie sie die Sünde aus der Gemeinde draußen halten. Und auf diesem Weg, wie halte ich die Sünde aus der Gemeinde draußen, kommen alle möglichen guten Ideen. Zum Beispiel ganz viele kleine Gebote und Gesetzelchen, wie man was anzupacken hat und wie man was zu machen hat. Ja? Beispiel Sexualität, ja. Also wir wissen, okay, Unzucht ist ein Werk des Fleisches, sollte nicht vorkommen. Also müssen wir uns davor schützen, in Unzucht zu fallen. Also haben wir Angst davor, in Unzucht zu fallen. Also was machen wir, weil wir Angst haben, in Unzucht zu fallen? Wir sagen, okay, triff dich nicht allein mit einer Frau zum Kaffee trinken. Mach nicht dies, mach nicht jenes, verstehst du? Und ich meine, manche dieser Dinge sind sicherlich nicht dumm. Also ich sage jetzt auch nicht, dass es schlau ist, mit irgendeiner heißen Frau nachts um 12 Uhr allein im Schlafzimmer zu sitzen und zu denken, du sprichst, behältst jetzt geistliche Gespräche oder so. Aber verstehst du, wo endet das mit den Schutzmechanismen irgendwann? Ich sag dir ganz genau, wo es endet. Bei der Burka. Es endet bei der Burka. Das ist der ultimative Schutz vor der Verführung durch die Frau. Einen besseren Schutz kann es ja nicht geben. Burka, oder? Da siehst du gar nichts mehr. Nichts mehr, was dich erregen kann. Nichts mehr, was dich reizen kann. Du weißt überhaupt nicht mehr, mit wem es zu tun hat. Super Schutz, oder? Also wer von euch ist für die Einführung der Burka in christlichen Kreisen? Ja, jetzt lachst du, aber merkst du, was der Punkt ist? Merkst du, was der Punkt ist? Gott hat einen völlig anderen Hebel uns in Christus gegeben, um die Sünde zu eliminieren. Ein völlig anderen Hebel. Und das ist nicht der Hebel von immer neuen Gesetzen, verstehst du? Und es ist auch nicht der Hebel der Angst. Amen. Der Angst vor der Sünde. Wie von euch haben schon mal gemerkt, dass Angst vor der Sünde dich nicht unbedingt am Sündigen hindert? Manchmal vielleicht bis zum gewissen Punkt, aber wenn die Sünde zu attraktiv wird, dann wird die Angst zu gering. Und ich will das jetzt nicht nur auf Frauen oder Frauen und Männer reduzieren oder Sexualität, sondern in allen Bereichen gilt das, verstehst du? Paulus sagt dir nicht, hey, überlegt euch ganz genau jeden Schritt, den ihr macht, um euch vor der Sünde zu schützen und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Weißt du, manchmal, ich habe festgestellt, manchmal ist tatsächlich so, habe ich persönlich festgestellt, wenn du manchmal mit Christen zusammen bist, nicht hier bei uns so, aber ich habe schon manchmal irgendwo festgestellt, dann kannst du richtig diese Angst vor der Sünde spüren manchmal. Und dann weißt du, sie haben keine Herrschaft. Weil wenn du Herrschaft hast, hast du ja keine Angst mehr. Amen. Wenn du auf einer höheren Straße unterwegs bist, weißt du, dann interessiert dich ja nicht, was da unten rumfährt. Amen. Wenn du auf einer höheren, weißt du, der Adler fliegt grundsätzlich höher als Krähen. Krähen versuchen nach Adlern zu picken, mal hier und da sind freche Vögel. Wenn Adler mit Krähen konfrontiert sind, was machen sie? Sie fliegen einfach höher. Weil auf dieser höheren Ebene ist ihnen vollkommen egal, was die Krähen machen. Verstehst du? Wenn du auf einer höheren Ebene bist, kann dich die niedrigere Ebene nicht mehr touchen. Und deswegen sagt Paulus, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Mit anderen Worten, er sagt, hey, wenn du auf dieser Ebene des Geistes wandelst, dann brauchst du nicht mehr das Gesetz, um die Sünde unter Kontrolle zu halten. Weil das sagt er ja dann auch gleich. Er sagt ja, wenn ihr aber durch den Geist geleitet werdet, seid ihr nicht unter Gesetz. Und da manche Religiöse, die schreien schon auf, die sagen, Paulus, was schreibst du da? Wenn ihr aber durch den Geist geleitet werdet, seid ihr nicht unter Gesetz. Heißt das jetzt, wir können machen, was wir wollen oder was? Nein, wir sind ja durch den Geist geleitet. Wenn du durch den Geist geleitet bist, dann kannst du eben nicht einfach irgendwas machen, weil du ja durch den Geist geleitet bist. Sonst wärst du ja durchs Fleisch geleitet. Amen. Aber weißt du, für religiöse Ohren klingt das komisch. Wenn ihr aber durch den Geist geleitet werdet, seid ihr nicht unter Gesetz. Ja, das heißt, dann brauchen wir all diese Gesetze und Gebote, brauchen wir dann letztendlich gar nicht, oder was? Ja, denk mal drüber nach, verstehst du? Weißt du, Paulus sagt, das Gebot ist gut. die Gebote Gottes sind gut, weißt du, die 10 Gebote sind gut. Aber weißt du, du musst ja nicht, du kannst mir doch nicht erzählen, dass du im Geist lebst dauerhaft und du musst dir ständig ins Gedächtnis rufen, ich soll nicht töten, ich darf nicht töten, ich darf niemanden umbringen. Oder ich meine, wir von euch müssen ständig damit kämpfen irgendwie. Oder du kannst mir auch nicht erzählen, dass du im Geist lebst und ständig muss ich dir sagen, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht Ehe brechen. Verstehst du? Sondern Paulus sagt dir ganz genau, wenn ihr durch den Geist lebt oder wenn ihr im Geist wandelt, dann wirst du nicht die Ehe brechen. Das heißt, wenn du sie doch brichst, dann kannst du daran erkennen, dass du nicht im Geist gewandelt bist. Heieieiei. Sag mal zu deinem Nachbarn, das ist alles nochmal ein bisschen anders. Anders ausgedrückt, wenn du auf der Ebene des Fleisches unterwegs bist, sprich, wenn du als Christ auf der Ebene des Natürlichen lebst, dann ist vollkommen normal, dass du ständig gucken musst, wie du das Fleisch unter Kontrolle hältst. Und das Beste, was du dann zur Verfügung hast, ist tatsächlich das Gesetz. Das ist das Bestmögliche, weil es ist gut. Das Gesetz ist gut. Das ist das Bestmögliche, was du hast, um dein Fleisch unter Kontrolle zu halten. Und ich sage auch nicht, dass es vollkommen verkehrt ist, nicht mal vielleicht auf deinem Entwicklungsprozess, wo du noch nicht total im Geist unterwegs bist, immer 100%, auch mal kurz mal das Gesetz zur Hilfe zu nehmen und dich dran zu erinnern. Ja, doch, stimmt, steht doch da, du sollst nicht Ehe brechen. Ja, doch, ist schon ziemlich eindeutig. Ne? Unzüchtige werden das Reich Gottes nicht erben. Ja, ist auch recht eindeutig. Verstehst du? Das schadet nichts, das mal zwischendurch dir bewusst zu machen. Aber der Punkt ist, irgendwann einmal solltest du mehr und mehr in der Entwicklung so weit kommen, dass du tatsächlich auf einer anderen Ebene lebst. Da, wo die Sünde nicht mehr zu Hause ist, da, wo das Fleisch nicht mehr zu Hause ist, da, wo das Fleisch sich nicht mehr wohlfühlt, da, wo du überhaupt nicht mehr vom Fleisch getackert wirst, weil das Fleisch keinen Zugang mehr zu dir hat. Weil du nämlich nicht mehr ein natürlicher Mensch bist, sondern du bist ein geistlicher Mensch. Sag mal zu deinem Nachbarn, du bist ein geistlicher Mensch. Sag mal so, für den geistlichen Menschen, für den Menschen, ich sag's nochmal so, für den Menschen, der auf der Ebene des Geistes unterwegs ist, für den entfaltet die Sünde keine Sogwirkung mehr. Die hat keinen Zug mehr, die hat keine Power mehr, verstehst du? Die hat keine wirkliche Attraktivität mehr. Amen? Kannst du es sehen? Weißt du, daran kannst du es immer merken. Wo du gerade unterwegs bist, verstehst du? Also wenn du jetzt wahnsinnig die ganze Zeit mit irgendwelchen Fleischeslüsten und Gedanken und so weiter zu kämpfen hast, weißt du, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Und die meisten Christen gehen so damit um, die meisten Gemeinden gehen tatsächlich immer noch so damit um, sie sagen, okay, lass uns Grenzen, lass uns Gebote, lass uns Satzungen, lass uns bestimmte Gesetze aufstellen, um das einzudämmen. Amen. Das ist die eine Möglichkeit. Du kommst damit bis zu einem gewissen Punkt. Ich sag dir genau, wie weit du kommst, genauso weit, wie sie im Alten Testament gekommen sind. Weil das ist das Prinzip des Gesetzes. Genauso weit kommst du. Das heißt, für eine bestimmte Zeit hältst du dich dran und dann, bumm, ist wieder vorbei. Genauso war es mit dem Volk Israel im Alten Testament. Eine Zeit lang haben sie sich gehalten, haben gesagt, ja, haben unter Tränen Buße getan, haben, was weiß ich, geweint, als Esra ihnen das Gesetz neu vorgelesen und gesagt, ja, wir wollen uns nur noch an das Gesetz halten. Und spätestens eine Generation später war es schon wieder vergessen. Amen. Verstehst du? Das ist die Methode des Gesetzes. Wenn du aber anstattdessen sagst, hey, die Dinge, die greifen mich immer noch so stark an, anstattdessen sagst, hey, ich muss mehr in den Geist. Ich muss lernen, im Geist zu leben. Mein Geist, mein neugeborener Geist aus Gott, wie ich dir am Anfang gesagt habe, Christus in mir muss einfach mehr die Oberhand gewinnen, muss mehr hervorkommen. Und ich beginne mich darauf zu konzentrieren, sind auf das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Anstatt über deiner Sünde zu meditieren und zu sagen, oh, warum ist es noch in meinem Leben, warum hat das Fleisch hier, warum das Fleisch da, anstattdessen deinen Blick auf Jesus zu richten und zu sagen, hey, ich meditiere über Jesus, sitzen zur Rechten Gottes, ich meditiere über seine Herrlichkeit, ich meditiere darüber, wie er ist, weil so wie er ist, bin ich ja in dieser Welt. Amen, 1. Johannes 4,17. Ich meditiere über Jesus, wie ich ihn in den Evangelien sehe. Ich meditiere über den Aussagen von Paulus, wo er sagt, Christus in mir, was Christus in ihm alles ist. Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit. In ihm gesegnet mit jedem geistlichen Segen in der Himmelswelt. Hey, wenn du schon gesegnet bist mit jedem geistlichen Segen in der Himmelswelt, was brauchst du dann noch von dieser natürlichen Welt? Ich frag dich. Was brauchst du da noch? Nichts mehr. Was sagt Paulus? Paulus sagt Galater 6, sagt der Vers 14 im nächsten Kapitel, am Ende des Galaterbriefes, sagt er, mir aber sei es fern, mich zu rühmen als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Mit anderen Worten, er sagt, hey, die Welt ist für mich gestorben. Die kann mir nichts mehr geben. Warum? Weil sie so böse ist. Nein, weil ich was Besseres habe. Was viel Besseres. Amen. Sag mal zu deinem Nachbarn, wir haben was viel Besseres. Du hast was viel Besseres. Also beginnst du darüber zu meditieren, was du in Christus hast, was dir in Christus gehört, wer du in Christus bist. Du beginnst über ihm, deinem Herrn, zu meditieren. Du beginnst ihn anzuschauen. Du beginnst ihn groß zu machen. Du beginnst ihn anzubeten. Du beginnst ihn zu loben. Du schaust ihn an und du schaust dich an in ihm, weil er ist nämlich dein Spiegel, genauer gesagt. Ja? Das heißt, du wirst verwandelt in dasselbe Bild, dessen du anschaust. Also, schau, ist ganz einfach. Wenn du ständig die Sünde anschaust, darfst du dich nicht wundern, wenn du immer mehr ins Bild der Sünde verwandelt wirst. Amen. Halleluja, ich habe jetzt einen guten Witz gelesen, da wurde ein Pater verabschiedet oder ein Pfarrer verabschiedet in der Kirche, und bei der Abschiedsfeier hat eine Frau vom Kirchenvorstand zu ihm gesagt, Vater, sowieso, wir können uns gar nicht vorstellen, was wir ohne Sie hier in dieser Gemeinde hätten machen sollen, weil erst durch Sie haben wir wirklich gelernt, was eigentlich Sünde ist. Schau. Also das Bild, das du anschaust, in das Bild wirst du verwandelt. Das ist das Prinzip. Anstatt zu versuchen, durch immer neue Gesetze, Regeln, Vorsichtsmaßnahmen und so weiter die Sünde aus der Gemeinde draußen zu halten, sollte sich die Gemeinde Jesu darauf konzentrieren, den Geist der Söhne und Töchter Gottes, den Geist der Christen hervorzubringen, das geistliche Leben hervorzubringen, das Leben im Geist zu entwickeln in den Söhnen und Töchtern, und dann gibst du ihnen nämlich all das in die Hand, was sie brauchen, um der Sünde im Zweifelsfall zu widerstehen, und zwar mit Leichtigkeit. Amen. Sag mal, mit Leichtigkeit. Oh, wie viele von euch wollen auf dieser höheren Straße unterwegs sein? Halleluja. Schau, was sagt Hesekiel? Er hat es vorausgesehen. Er hat vorausgesehen, was Gott tun wird durch Jesus im neuen Bund. Und das ist wirklich revolutionär. Ich meine, dass sowas im alten Bund steht, ist der Hammer. Es kann nur ein Prophet gewesen sein. Ja, es war auch ein Prophet, Hesekiel. Ich meine, es war ein Herrlichkeitsprophet. Ja? Kannst du mal lesen, Hesekiel 1 bis 3, die Kapitel, wo Hesekiel mit der Herrlichkeit Gottes durch die Luft schwebt. Ja? Der sieht ja nicht nur die Herrlichkeit, sondern der wird verschmolzen mit der Herrlichkeit und beginnt mit der Herrlichkeit, sich von einem Ort an den anderen zu heben. Das ist schon der Hammer. Also die Räder, die sich drehen und so weiter. Und dann plötzlich hängt er selber an den Rädern. Halleluja. Aber der hat das gesehen. Der hat es gesehen, er hat nämlich gesagt, und er hat im Namen Gottes gesprochen, er hat gesagt, und ich werde, also Gott, ich werde reines Wasser auf euch sprengen und ihr werdet rein sein von allen euren Unreinheiten und von all euren Götzen werde ich euch reinigen und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres und euch ein fleischernes Herz geben und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Halleluja. Wow, gib mal Jesus die Ehre. Halleluja. Also das ist passiert im neuen Bund. Er hat dir seinen Geist ins Herz, oder er hat dir seinen Geist gegeben und damit hat er dir ein neues Herz gegeben. Ein Herz, das automatisch nichts anderes will, als im Willen Gottes, im Leben Gottes unterwegs zu sein. Und alles, was notwendig ist, ist, dass wir dieses Leben im Geist groß machen und dafür das Leben im Fleisch klein machen. Also anstatt uns ständig mit den Werken des Fleisches zu beschäftigen, die da sind, verstehst du, und die musst du, hier ist eine ganze Liste, hast du ja hier, es gibt noch ein paar andere Listen in der Bibel, das sind noch ein paar zusätzliche erwähnt, ja. Erhebt auch keinen Anspruch auf Vollständigkeit übrigens. Also es gibt viele Werke des Fleisches, ja. Aber anstatt uns damit zu beschäftigen, sollten wir uns mit dem neuen Leben beschäftigen, sprich zum Beispiel mit den Früchten des Geistes. Amen. Weil was sagt Paulus? Er sagt hier in Galater 5, er sagt mit anderen Worten, wenn du den Geist hervorbringst, wenn du lernst, auf der Ebene des Geistes zu leben, anstatt auf der Ebene des natürlichen Menschen, wenn du dich hochnehmen lässt in dieses Leben hinein, für das du eigentlich bereits von neuem geboren bist und das bereits in dir drin ist, dann wird Folgendes hervorkommen. Dann wird nämlich die Frucht des Geistes hervorkommen. Dann wird die Frucht des Geistes in dir wachsen. Und die Frucht des Geistes ist Liebe zum Beispiel, Freude, ja, Friede, Langmut. Wir werden uns über all diese Früchte das werden wir meditieren, verstehst du? Ich könnte natürlich jetzt auch sagen, okay, die nächsten 5 Wochen meditieren wir über all den Werken des Fleisches. Ja, so, ja, verstehst du? Ja, weißt du, ich sag mal, eine gesetzliche Gemeinde würde genau das tun. Eine gesetzliche Gemeinde macht genau das. Die hämmert den Leuten ein, das sind die Werke des Fleisches, und schaust dir genau an. Und dann gibt's eine ganze Liste, und das ist Unreinheit, und das ist Unreinheit, und das ist Unreinheit, und das ist Unreinheit, und du hast eine ganze Liste, was alles das Werk des Fleisches ist. Verstehst? Hilft nur begrenzt, haben wir jetzt festgestellt. Amen. Was dir wirklich den entscheidenden Quantensprung bringt, ist das Evangelium. Amen. Und das Evangelium ist Geist. Das Evangelium, ich sage immer so, das Ergebnis des geglaubten Evangeliums in deinem Leben ist Leben im Geist. Das ist das, was tatsächlich hervorkommt. Das Leben so wie Jesus ist. Das Leben anstatt seiner, heißt es ja in 2. Korinther 5,20. Dieses Leben kommt hervor. Das ist das Evangelium, oder das Ergebnis des Evangeliums. Amen. Wenn das Evangelium das nicht hervorbringt, dann ist es nicht das Evangelium. So einfach. Halleluja. Amen. Ja, die Summe, Paulus sagt, Timotheus sagt, die Summe aller Unterweisung ist Liebe aus reinem Herzen und mit ungeheucheltem Glauben. Ja, du könntest auch sagen, die Frucht des Evangeliums ist Leben im Geist. Amen. Das Ergebnis des geglaubten Evangeliums ist, dass wir als Söhne Gottes alle zusammen die Gemeinde Jesu im Geist lebt, deswegen die Werke des Fleisches gar nicht auf die Idee kommt, die Werke des Fleisches zu tun, sage ich mal, ja, sondern anstattdessen die Früchte des Geistes immer mehr hervorkommen lässt. Amen. Halleluja. Sag mal zu deinem Nachbarn, ich bin unterwegs, und du? Weißt du, in diesem Leben bist du nicht mehr angstgesteuert. Weißt du, das ist ein wesentlicher Unterschied, wo du es genau sehen kannst. In diesem Leben bist du nicht mehr angstgesteuert, im Leben im Geist bist du nicht mehr angstgesteuert, sondern du bist liebegesteuert. Amen. Wie heißt es? 1. Johannes 4,18. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt alle Furcht aus. Also auch die Furcht vor der Sünde. Amen. Auch die Angst vor dem Teufel treibt die vollkommene Liebe aus. Ein geistgesteuertes Leben ist ein von der Liebe Gottes gesteuertes Leben, nicht von der Angst. Amen. Wann immer du irgendwo Angst in deinem Leben siehst, stellst du fest, da hat die Liebe noch nicht übernommen. Das ist noch nicht das Leben im Geist. Also was tust du? Du beginnst dich darauf zu konzentrieren, dieses Leben im Geist hervorzubringen. Und das ist ein wesentlicher Schwerpunkt dieser Schule, der Glory Life Schule, wirklich das Leben des Geistes in dir hervorzubringen. Amen. Halleluja. Und das nächste Mal werde ich da weitermachen, und ich werde dir einige Hinweise geben, worauf du dich ausrichten kannst, oder ja, ein paar Werkzeuge, die dir helfen können, wirklich dieses Leben im Geist beschleunigt hervorzubringen. Amen. Wie viele von euch interessiert es? Halleluja. Wie viele von euch wollen schnell wachsen? Halleluja. Schnell wachsen im Geist. Also so nach dem Motto, Herr, gib mir Geduld, aber bitte mach schnell. Ja, es gibt tatsächlich Dinge, die dich schneller wachsen lassen können in den Früchten und in den Dingen des Geistes, im Hervorkommen deiner neuen Christuspersönlichkeit, genauso wie es eben Dinge gibt, die dich daran hindern können, in diesem Leben im Geist zu wachsen. Und eine Sache, die dich wesentlich hindern kann, die ich dir heute Abend gesagt habe, ist tatsächlich sind religiöse Dinge. Religiöse Übungen, religiöse Gesetze hindern dich daran, den Geist hervorzubringen. Du kannst so stark in Gesetzen eingebaut sein, dass es fast unmöglich ist, überhaupt noch deinen Geist hervorzubringen, weil da solche Blockaden dann sind. Ja, ich sage jetzt nicht bei dir, aber ich kenne Leute, weißt du, es ist tatsächlich, die sind so eingemauert von Gesetzen, du findest kaum einen Ansatzpunkt noch, den Geist hervorzubringen, und doch weißt du irgendwo ganz tief drin, ja, die sind doch auch von Neuem geboren. Die haben doch auch Jesus in sich, also müsste doch dieses Leben auch hervorkommen. Also Paulus beschreibt ja dieses Leben, er sagt ja, ja, wozu sind wir berufen? Zur Freiheit, der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Weißt du, und das ist das, was hervorkommen soll. Amen. Das ist das, was in dir hervorkommen soll. Die Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. In völliger Herrschaft über Sünde, über Fleisch, über das natürliche Leben, völlig im Übernatürlichen unterwegs, damit begleitet von Zeichen und Wundern, machtvollen Taten, Früchten des Geistes, die hervorkommen, Gaben des Geistes, die aus dir herausfließen, Herrlichkeit Gottes, Kraft Gottes, die hervorkommen. Das ist dein Leben. Halleluja. Und wenn du jetzt noch nicht begeistert bist, dann weiß ich auch nicht, wo du unterwegs bist. Halleluja. Komm, lass uns mal Jesus will ich die Ehre geben im Glauben. Weißt du, dass er das hervorbringt? Halleluja. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Herr, dass du Geist in uns hervorbringst. Dein geistliches Leben in uns hervorbringst. Dein neues Leben. Dein Christusleben. Dein Herrlichkeitsleben. Danke, Vater, dass wir auf diesem Weg sein dürfen, Herr. Danke, Jesus. Danke, Heiliger Geist, dass du uns begleitest. Und danke, dass das das Geheimnis ist, wo es, wie es 1. Petrus 1 heißt, wo die Engel begehren, hineinzuschauen. Das ist der höhere Weg, den kein menschlicher Verstand versteht, der für die Weisheit der Menschen Torheit ist. Halleluja, aber für uns ist es Gottes Kraft. Halleluja. Weißt du, da liegt die Kraft Gottes drauf. Amen. Auf Gesetzen liegt nicht die Kraft Gottes. Auf Versuchen, auf Verhaltenstherapie, christlicher Verhaltenstherapie liegt nicht die Kraft Gottes. Amen. Auf ein paar guten Hinweisen, was du besser machen kannst, liegt auch noch nicht unbedingt die Kraft Gottes. Sondern die Kraft Gottes liegt immer da drauf, wo du in dieses Geheimnis hineingeführt wirst. In dieses Geheimnis des Evangeliums. In dieses Geheimnis, von dem Paulus sagt, dass es geoffenbart worden ist zu unserer Herrlichkeit. In dieses Geheimnis, wo du da hineingeführt bist, in diese Kraft, dieses Evangelium, heißt es Römer 1, 16, ist die Kraft Gottes zum Heil jedem, der daran glaubt. Es ist die Kraft Gottes, um dich zu mehr als einem Überwinder zu machen. Es ist die Kraft Gottes, um dich herrschen zu lassen. Es ist die Kraft Gottes, um dich rauszuheben aus den Umständen, um dich drüber zu heben über das Menschliche, um dich drüber zu heben über das Dämonische, um dich rauszuheben aus diesen niedrigen Ebenen und dich dauerhaft in der Herrlichkeit Gottes leben lässt. Amen. Das ist das Evangelium. Halleluja. Danke, Jesus, für dein Evangelium. Wir danken dir, dass du uns diese gute Botschaft gebracht hast und dass sie die Kraft Gottes ist, Herr. Halleluja. Für uns, die wir daran glauben. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. Und jetzt machen wir 7,5 Minuten Pause. Und dann geht's weiter. Preist den Herrn.